Medikamente, die Pharmaindustrie und Drogen. Problembeschreibung. Was bei Edelsteinen relevant ist, ist auch in Bereichen wie zum Beispiel der Pharmaindustrie essentiell. Welche Inhaltsstoffe wurden zum Beispiel für ein Medikament verwendet? Wo wurde alles hergestellt? Wann wurde ein Medikament produziert? Gerade heutzutage, wo Medikamente global hergestellt und in aller Herren Länder verschickt werden, sind solche Fragen mehr essentiell denn je, wenn es um unsere Gesundheit geht. Die Lösungserklärung. Blockchains wären hier nicht nur für Inhaltsstoffe und Darreichungsformen bei Medikamenten, sondern bei ganz vielen Mitteln die ideale Lösung. Es braucht nicht eine Blockchain für alles, sondern es könnten ganz viele kleine unterschiedliche sein, die miteinander interagieren. Transparenz und Vertrauen würden noch nie dagewesene Werte erreichen. Dadurch könnten zudem Regionen auf der Welt durch Qualität und Preis punkten, von denen zu kaufen die Verbraucher sich heute vielleicht zu Unrecht nicht trauen. Herausforderungen. Wie schon öfter erwähnt, sehe ich in den Logistik-Blockchains unfassbar großes Anwendungspotenzial. Deshalb finde ich es so schade, dass es erst wenige Unternehmer gibt, welche sich mit diesem Bereich aktiv befassen. Alternativmöglichkeiten. Es gibt praktisch keine Alternativmöglichkeiten und genau deshalb hoffe ich, dass du dir selbst überlegst, was du hier transparent auf eine Blockchain bringen kannst. Ein paar Praxisbeispiele. Im Pharmabereich gibt es neben Medikamenten auch noch die Möglichkeit, Blockchains für Drogen anzuwenden. Dies wäre dann zwar eine teilweise illegale Anwendung, doch wenn man sich ansieht, wie viel Schaden meist nicht durch die Drogen selbst, sondern durch giftige Zusatzstoffe oder durch Punchen und Strecken des ursprünglich reinen Stoffs angerichtet wird, so möchte ich die Möglichkeit der transparenten Drogennachverfolgung hier zumindest erwähnen, auch wenn dies eine teilweise illegale Blockchain-Anwendung wäre. Über eine solche Anwendung wäre es jedoch ganz einfach möglich, medizinisch verschriebene Drogen von illegalen zu unterscheiden und gleichzeitig die Qualitätsstandards hochzuhalten.